wirklich menschlich zu sein. Du kannst auf einmal atmen, lässt dich gar nicht besser fallen. Und du fragst dich einmal mehr, was Würde eigentlich ist. Denn wirklich menschlich zu sein, kannst auf einmal atmen, lässt dich gar nicht besser fallen. Scheiße, beim Namen nennt jetzt nichts mehr, du bleib. Geh mir scheiße, was du tust, erkenn die Zeit von deiner Zeit. Mit dem Mutter, das zu Ende teilt auf 3 Minuten Punk. Scheiße, weil er ignorant benutzt seinen Verstand. Fragst dich einmal mehr, was Würde eigentlich ist. Denn um wirklich menschlich zu sein, willst du behaupten, lässt dich gar nicht besser fallen. Und du fragst dich einmal mehr, was Würde eigentlich ist. Denn um wirklich menschlich zu sein,